Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So let's continue to talk about what Paul has been teaching the churches about giving. Lass uns weiter darüber sprechen, was Paulus die Gemeinden über das Geben gelehrt hat. Remember, they were taking a collection. Erinnere dich, dass sie eine Kollekte durchführten. But it was a very specific thing. Aber es war eine ganz konkrete Sache. It was not to pay the pastor, neither was it to pay for the building of a church. Es ging nicht darum, den Pastor zu bezahlen und auch nicht darum, den Bau eines Gemeindehauses zu finanzieren. While I said that already yesterday, that's legitimate. Just don't use Bible verses for it. Ich habe gestern schon erwähnt, dass das legitim ist. Nur sollte man dafür keine Bibelverse verwenden. Just use a little bit of common sense. Benutze einfach gesunden Menschenverstand. Buildings are expensive. If you people want one, pay for it. Gebäude sind teuer. Wenn ihr als Gemeinde eines wollt, müsst ihr dafür bezahlen. If you don't want to put your offering in that church basket every Sunday, well then don't go to that building. Wenn du nicht jeden Sonntag deine Spende in den Korb der Gemeinde legen willst, dann geh nicht in dieses Gebäude. Don't listen to the preaching of the pastor. Hör dir nicht die Predigten des Pastors an. Don't enjoy anything that the church structure offers you. Genieße nichts von dem, was die Gemeindestruktur dir bietet. But if you do, just share in the cost. Aber wenn du es doch tust, dann beteilige dich einfach an den Kosten. But the Bible is clear that that's not what money was used in the early church. Die Bibel ist darüber ganz klar, dass das Geld auf diese Art und Weise in der Urgemeinde nicht verwendet wurde. So Paul gave a clear instruction to all of the churches. Deshalb gab Paulus allen Gemeinden eine klare Anweisung. And the basis for why he asked them to give was that the Christian brothers and sisters were in need. Die Grundlage, warum sie bat zu spenden, war, dass die christlichen Brüder und Schwestern in Not waren. I want to make another interesting point here. Ich möchte hier einen weiteren interessanten Punkt ansprechen. It's very interesting that they did not have this denominational spirit. Es ist sehr interessant, dass sie kein konfessionelles Denken hatten. Like me and my little group of people, that's the only thing I think about. So wie ich und meine kleine Gruppe von Leuten, das ist das Einzige, woran ich denke. Remember, in 1 Corinthians 11, Paul confronted that. Erinnere dich, dass Paulus in 1. Korinther 11 sie damit konfrontiert hat. There is only one church. Es gibt nur eine Gemeinde. And we are all part of the same church if we are Christians. Und wir sind alle Teil derselben Gemeinde, wenn wir Christen sind. God does not consider 12 different churches in one city. Gott betrachtet nicht 12 verschiedene Gemeinden in einer Stadt. If that's how God would see church, Jesus would be a polygamist. Wenn Gott die Gemeinde so sehen würde, wäre Jesus ein Polygamist. He would have a lot of different wives. Er würde viele verschiedene Frauen haben. But he doesn't. He has one bride. Aber das hat nicht. Hat nur eine Braut. And if you study the book of Revelation, it becomes beautifully clear. Wenn du das Buch der Offenbarung studierst, ist es wunderbar klar. That the one body, the one church, the one bride. Dass der eine Leib, die eine Gemeinde, die eine Braut. Is made up from people of every tribe and every language. Aus Menschen aller Stämme und Sprachen besteht. Every skin color. Alle Hautfarben. We are all part of one and the same body, and that's what's so beautiful. Wir sind alle Teil ein und desselben Leibes, und das ist das Schöne daran. So I believe. Deshalb glaube ich. That all of us first and foremost have a responsibility. Dass wir zuallererst alle eine Verantwortung haben. For the people who are locally together to take care of one another. Für die Menschen, die an einem Ort zusammen sind, füreinander zu sorgen. This is my priority. Das ist meine Priorität. But this does not mean I can ignore the brothers and sisters in need just because they're not around the corner from me. Das heißt aber nicht, dass ich die Brüder und Schwestern in Not ignorieren kann, nur weil sie nicht bei mir um die Ecke sind. And I've said it before. Ich habe es schon einmal gesagt. The early church was known among non-Christians. Die Urgemeinde war bei Nichtchristen bekannt. For their incredible radical generosity. Für ihre erstaunlich radikale Großzügigkeit. And their unconditional love for one another. Und ihre bedingungslose Liebe füreinander. And this must come back to the church today. Das muss auch in die Gemeinde von heute zurückkehren. That we really learn to be radically generous with one another. So dass wir wirklich lernen, radikal großzügig zueinander zu sein. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. I've preached in churches all over the world. Ich habe in Gemeinden auf der ganzen Welt gepredigt. When I say churches, I mean expressions of the body of Christ in a local community. Wenn ich von Gemeinden spreche, meine ich Ausdrucksformen des Leibes Christi in einer lokalen Gemeinschaft. And I went to places where the people were poor. Ich war an Orten, wo die Menschen arm waren. Where everything was poor. Wo alles arm war. Every time I did the same thing. Jedes Mal habe ich das Gleiche getan. First of all, I refused for them to give me anything. Zunächst einmal habe ich mich geweigert, mir etwas geben zu lassen. But I took my own finances and shared them with the brothers and sisters in that community. Sondern ich habe meine eigenen finanziellen Mittel genommen und sie mit den Brüdern und Schwestern in diese Gemeinde geteilt. Because how can I travel to one place? Denn wie kann ich an einen Ort reisen? And then I teach and I preach. Dort lehren und predigen. And then I insist that they give me an offering. Und dann darauf bestehen, dass sie mir eine Spende geben. Knowing that they don't even know how to make ends meet on a day-to-day basis. Obwohl sie nicht einmal wissen, wie sie im Alltag über die Runden kommen. And I have everything I need and more. Während ich alles habe, was ich brauche und noch mehr. I know. Ich weiß. We can quote Galatians chapter 6. Wir können Galater Kapitel 6 zitieren. That those who are taught the word of God. Wo es heißt, dass diejenigen, die das Wort Gottes gelehrt werden, shall share in all material things with the one who teaches them. Alle materiellen Dinge mit demjenigen teilen sollen, der sie lehrt. Yes, this is a biblical truth that Jesus himself has established. Ja, das ist eine biblische Wahrheit, die Jesus selbst eingeführt hat. But I want to remind you of one thing. Ich möchte dich aber an eine Sache erinnern. You can never take any biblical truth out of the context of the whole Bible. Du kannst niemals eine biblische Wahrheit aus dem Kontext der gesamten Bibel herausnehmen. And the context of the whole New Testament is that we are obligated to love one another. Der Kontext des gesamten Neuen Testaments ist, dass wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Not only with words, but also with deeds. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. It would not be love in deeds for me. Es wäre für mich keine Tat aus Liebe. If I go to a place where people don't have enough money to make ends meet. Wenn ich an einen Ort gehe, an dem die Leute nicht genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. And then I quote Galatians 6 and says, guys, you need to honor me and give me an offering. Und dann Galater 6 zitiere und sage, Leute, ihr müsst mich ehren und mir eine Gabe geben. No, that's taking one truth out of a context and pulling it to the extreme. Nein, das ist wie eine Wahrheit aus dem Zusammenhang zu reißen und sie aufs Äußerste zu bringen. We have a lot to learn when it comes to money. Wir haben noch viel zu lernen, wenn es ums Geld geht. See you guys tomorrow. Bis morgen.